Folge 46. Ohne Gummi. Kapitel 1. Das Vorwort. Ja, wie Barney Stinson bereits sagte, neu ist immer besser und ihr müsst keine Angst haben, ihr habt euch nicht verschaltet, ihr seid nicht aus Versehen bei Fest und Flauschig gelandet, das ist immer noch der Langeweile-Podcast, obwohl wir uns jetzt dazu entschlossen haben, unser wunderschönes altes Intro-Lied wegzunehmen, aber hier sitzt immer ist noch der Fest und Flauschig-Ding oder was? Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber hier sitzt immer noch der verpasste Thorsten Hörsting und an meiner Seite, wie immer, gerade mit einer wunderschönen öligen Stimme eingesprochen, das Intro und den Titel der Sendung ohne Gummi, Jona Drewes. JJ, hi. JJ. Ja, vielleicht einfach mal einen neuen Nickname irgendwie so propagieren, oder? Müssen wir einfach mal machen. Oh, JJ, weiß ich. Ich finde, ich bin immer noch so neidisch, dass du quasi als Initialien JD hast. JD. Der einzig wahre und geile Arzt von Scrubs. Ich weiß nicht, hast du Scrubs für geguckt? Oh, ja, natürlich, aber auch nur bis zur neuen Staffel. Ne? Danach war ja alles scheiße. Aber das hat man auch irgendwie seit der Grundschule nicht mehr gemacht, irgendwie einfach sich so ein Nickname geben. Hier, Spitzname, genau. Ich bin schon komplett im Englischen drin. Schon richtig europäisch bin ich. Das müssen wir vielleicht nochmal machen. Vielleicht einfach mal so, dass sich alle Leute irgendwie jetzt Jojo nennen oder JD oder sowas, weißt du? Ja, ich weiß nicht. Ich muss zugeben, oder was wir erstmal hier sagen müssen, wir sind jetzt gerade dabei, haben ein bisschen Mindmapping gemacht und aus der Idee, hier ein bisschen was in dem Podcast zu verändern, da wurde gerade eigentlich so eine richtig krasse Hauruck-Auktion. Ich hoffe, das hört sich jetzt alles auch stimmmäßig irgendwie gut an. Was ich sagen muss, ich hasse es eigentlich immer, wenn Leute irgendwelche Titelmelodien oder sowas dann verändern. Im Endeffekt freunde ich mich dann aber doch damit an. Also wenn man es oft genug hört. Es ist ein neues Corporate Design, ja, genau. Ja. Das sind jetzt die Leute, die sich jetzt darüber aufregen, ne, bei diesem Podcast. Ganz ehrlich, also die Leute, die sich über die Titelmelodie des Langeweile-Podcasts aufregen, die haben aber auch nichts im Leben erreicht. Irgendwann werden sie es auch nie erreichen, irgendwas. Aber klar, das ist eine Gewöhnungssache, aber da kommt man auch rein. Das ist wie irgendwie, wenn YouTube hier Kanaldesigns irgendwie ändert oder so. Am Anfang gibt es auch immer Shitstorm und Hate, ne? Aber am Ende finden es dann auch eigentlich doch alle geil. Ja, ich glaube auch. Wollen wir dann anfangen? Ich glaube schon, oder? Wir können anfangen, ich muss gucken, wie lange ich durchhalten kann, weil ich habe vorher einfach, meine Mutter hat angerufen. Ich habe eine Stunde oder so mit meiner Mutter geredet. Dann hier noch in der Arbeit habe ich auch Sachen eingesprochen für einen Beitrag und da auch schon richtig meine Stimmbänder zerfetzt, damit es gut klingt. Deswegen mal schauen, wie lange ich halte, wollte ich sagen. Oh Gott, ich bin schon richtig durch. Also wir können anfangen und loslegen und es probieren. Kapitel 2. Eine fleischige Überraschung. Also Thorsten, ich habe mich mal umgehört, was denn in den letzten Wochen, was ist so passiert? Ne? In der letzten Woche, um genauer zu sein, ne? Ich wollte schön aktuell bleiben und mir ist etwas aufgefallen bei, oh, wo war das? NBC, ABC, irgendwie irgendwas hier amerikanisch-englisches. Bist du bereit? Hau raus. Also, folgende Situation. Ein Mann schlägt seine Frau im Schlaf mit einem Cheeseburger. Okay. What? Das ist, ich lass erstmal so stehen, verdau das erstmal, haha, kleiner Cheeseburger-Witz. Oh Gott. Genau, ich habe es extra so aufgezogen, schön die Punchline am Ende. Punchline, haha, noch ein. Oh Gott. Also, der hat halt, er hat seine Frau, er hat ihr ordentlich mit einem Stück Fleisch ins Gesicht gebrettert. Aber ich meine, also gab es. Warum? Die Frage ist ja, warum? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, man weiß es nicht genau. Ich glaube, also meine Theorie war und ist, dass der Mann, also man weiß es wirklich nicht genau, die Polizei hat da irgendwie nachgeforscht, aber kam nichts heraus. Ich glaube, der Typ, es gab einen Streit, sie wollten zu McDonald's, aber sie wollte nicht. Und deswegen ist er zu McDonald's gefahren, hat sich einen Cheeseburger geholt und ordentlich der Frau den Cheesy in die Fresse gehauen. Das ist meine Theorie, die ich habe. Okay, dann habe ich auch eine Theorie an dieser Stelle. Für alle, die Avengers nicht geguckt haben, die Endgame, die müssen jetzt quasi also abschalten. Ne? Also das war's jetzt. Vielen Dank, das war der Langeweile-Podcast. Schaltet so in 30 Sekunden wieder ein. Der hat's aus Liebe gemacht. Weil in dem Film Avengers Endgame, da ist nämlich der Cheeseburger eigentlich auch eine gute, also so ein Hommage an Iron Man. Und What? Ich glaube einfach, dass der so ein bisschen Iron Man mit seiner Frau spielen wollte. Der hat einfach zu sehr Adrenalin gehabt, ne? Und dann einfach sich den Cheeseburger gedacht und dann, I love you 3000 und dann patcht den Cheeseburger. Ich bin so froh, gehebelt, dass ich Avengers Endgame nicht gesehen habe. Ne? Ich war noch nie so froh in meinem Leben darüber. Wie jetzt gerade in diesem Moment. Gibt es denn jetzt irgendwie so Repressalien dann jetzt wieder gegenüber dem Typen, dem Cheeseburger-Puncher? Gute Frage. Er wurde irgendwie verurteilt, aber da stand nicht genau, was er bekommen hat. Das war auch alles nicht ganz klar. Ne? Es ist dann natürlich auch Aussage gegen Aussage. So, die eine sagt, ja, er hat mir einen Cheeseburger in die Fresse gehauen. Der andere sagt, ne, war nur ein Hamburger oder sowas. Ne? Da kommst du auch. Vielleicht ist ja auch Fieder. Es gibt auch so einen Fetisch, wo dann quasi das eine Geschlechtsteil oder der eine Partner dem anderen quasi, also dass er den vollstopft mit Essen. Ein Fieder. Vielleicht wollte er einfach, dass die zunimmt. Das kann gut sein. Danach hat er sie aber noch an den Haaren gezogen und die Treppe runtergeschmissen. Oh. Also es wurde nicht, also das ist das vielleicht ist falscher Lacher an der falschen Stelle. Also das ist der nicht ganz so coole Teil. Also es wurde scheinbar noch ein bisschen mehr aggro. Tja, ich weiß nicht, ob das so ein, ich glaube tatsächlich nicht. Aber ich, also warum, vor allem, wenn es da einen Streit gab, ne? Also das ist wohl die Sache, die klar ist. Okay, es gab einen Streit, die Frau schläft und der Kerl haut ihren Cheeseburger in die Fresse. Warum wartet man, bis die Frau schläft? Um den, das ist also, einfach das Hinterhältige dabei. Ja, das ist wirklich richtig gemein. Du erwartest es nicht. Also du hast einen Streit und du bist so richtig angry und denkst du dir, ja, ich warte, bis sie schläft. Und dann hole ich den Cheeseburger aus dem Kühlschrank und baller ihn den ins Gesicht. Das ist wirklich, das ist die Gemeinheit. Das sind die richtigen Soziopathen, die das machen, die da wirklich. Oder nee, wie sie machen, die implodieren. Die explodieren nicht, die implodieren. Die fressen alles in sich rein. Wow. Ja, der war jetzt wirklich nicht extra. Die fressen alles in sich rein und dann irgendwann, dann explodieren die, weil das einfach das fast zum Überlaufen einfach voll ist. Und dann wirst du halt mit Cheeseburgern um dich und schleifst Leute an Haaren die Treppe runter. Oder was passiert? Ja, ne? Ja, ja, danach wurde es wohl noch ganz blutig. Ja. Weil, apropos Cheeseburger, ich war letztens mal wieder bei Mc's, ne? Und die haben jetzt einen neuen veganen Burger. Die haben einfach den vegetarischen, den leckeren Veggie-Burger rausgeschmissen. Richtig asozial. Und haben da den veganen reingehauen. Und der ist in Ordnung, aber es fehlt die Soße. Da ist keine Soße drauf. Aber Soße mit 2 S. Keine Soße. Keine Soße, ja. Ist da nicht drauf. Also, what the fuck? Haben die einfach vergessen. Haben wir da nicht sogar schon vor 2 oder 3 Folgen drüber geredet? Ich glaube nicht, den habe ich erst letzte Woche gegessen. Das kann nämlich gar nicht sein, Thorsten. Okay, gut, alles klar. Also, wie sieht es aus mit einer Bewertung? Bis 5 Sterne kannst du hochgehen? Ich finde das schon sehr, sehr lustig. Vor allem die Treppengeschichte hat mir gefallen. Im Artikel stand auch drin, Police were called to the 30-year-old man's home and found the girlfriend covered in bits of food. Alter, das ist echt nicht lustig eigentlich. Das ist halt wirklich überhaupt nicht lustig. Naja, für die Frau auf jeden Fall nicht, das stimmt. Also da sollte man auch nicht drüber lachen. 5 von 5. Willst du auch nochmal eine Sterne? 5 von 5. Ein gutes 5-Sterne-Restaurant, ja. Apropos Cheeseburger, jetzt kann ich nämlich auch nochmal einen raushauen. Ich kann mich gut daran erinnern, ich bin gerade 18 geworden oder also wirklich kurz 18. Und was macht man, wenn man 18 ist und einen Führerschein hat? Man fährt Auto, natürlich ganz klar. Und bei uns in der Nähe, da gibt es einen Club, der heißt Die Fabrik, beziehungsweise direkt gegenüber ist das Ballhaus. Also Ballhaus und Fabrik, das ist so der Place to be in Coesfeld. Sehr kreativ. Die Fabrik, ja, ich weiß. Die Tankstelle. Alles mega. Klar. Ja. Auf jeden Fall, ich, junge 18, und dann habe ich mich zum Fahrer natürlich erklärt und dann habe ich die ganzen Besowskis dann halt in den Club rein verfrachtet, nachdem wir schön vorgetrunken haben. Und irgendwann, so keine nach 2-3 Stunden, kam dann zu mir, ey, komm, lass doch einfach zu Meckes fahren und dann wieder hingehen. Und dann sind wir rüber zu Meckes, haben uns dann da versorgt, auch mit unter anderem mit Cheeseburgern, und wir sind dann wieder zurückgefahren. Und dann, es gibt, oder ich weiß nicht, ob du das auch mal in der Jugend immer hattest oder ob dir das mal aufgefallen ist, das gibt immer so Rivalen-Gangs, Rivalen-Freundschaftskreise, Rival-Klicken. Klar, ja. Und von uns waren dann quasi auch Rivalen dann da. Und die, oh Gott, die hatten irgendwann, die hießen, Club Stali, glaube ich. Also irgendwie sowas, ja. Oh Mann, wann hat es eigentlich aufgehört, dass man so Clubs und so Gangs gegründet hat, ey? Das war echt eine coole Zeit. Ich glaube eigentlich nach dem Kindergarten, aber bei uns hat das im Münsterland hält das noch ein bisschen länger an, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Auf jeden Fall, das war natürlich dann unsere Gegner. Und da kannst du natürlich dann, ey, ohne Witz, du kannst ja nicht einfach so an denen vorbeifahren. Und dann bin ich quasi. Ich hab sie niedergeschossen einfach. Ja, Gott. Warte, pass auf. Wir sind dann, das hat dann einer von uns bemerkt, ey, das ist doch hier, ist das nicht Club Stali? Ja, ja. Einmal dann quasi außen rum über den Parkplatz, dann wieder zurück an der Straße vorbei und dann wieder neben den weggefahren. Fenster runtergemacht und dann haben wir einfach die Burger auf die dann abgeworfen. Und wir hören dann einfach nur, wie jemand dann aus dem Hintergrund dann sagt, mich hat jemand mit dem Cheeseburger abgeworfen. Und dann sind wir halt wieder eingeheizt. Dann habt ihr den Typen genommen, eine Treppe runtergeschmissen. Nee, so okay. Krass war es wirklich nicht. Es ist Drive-by-Meckes-Style auf jeden Fall. Ja, harte Hood. Es ist einfach, wenn Kindergartenkinder zu viel GTA zocken, dann passiert sowas. Ich habe auch, ich muss auch noch ganz kurz, ja. Wenn wir jetzt schon beim Thema Meckes sind, da fällt mir ein, das war auch irgendwie Grundschule oder sowas, da hat sich ein guter Freund von mir, der hat sich richtig oft irgendwie so 10, 15 Cheeseburger geholt, einfach bei Meckes, ne? Also wirklich so richtig übertrieben. Also das kann ich nicht mal heute essen als erwachsener Mann, so, und das war halt ein kleines Kind im Prinzip und holt sich da 20, die, ja? Das Geile ist, die haben ja dann auch nur 20 Euro gekostet, also ein Cheeseburger, oh, 1 ja. Euro. Boah, das war noch Zeit, ne? Aber Inflation, ja, und ne? Sowas muss man natürlich auch abrechnen. Aber auf jeden Fall 20 Cheeseburger oder sowas und halt auch öfters, also es ist öfters passiert und stellt sich später heraus, dass der Typ einfach Diabetes bekommen hat. Also, da sollte man aufpassen tatsächlich. Also der hat jetzt immer so eine Diabetes-Spritze. Korrelation, Kausalität, man weiß es nicht. Ich glaube schon tatsächlich. Da gibt es einen Zusammenhang. Ich glaube schon, ja. Also ich habe auch lustige, ich weiß nicht, wie lustig das ist, aber ich musste auf jeden Fall ein wenig chuckeln. Ich habe das Qualitätsmagazin der Welt gelesen, welt.de, und ich weiß nicht, wie ich das jetzt aufbereiten soll. Also du musst dir vorstellen, du bist eine 12-Jährige, die sich angemeldet hat für ein Rennen und das dauert 5 Kilometer. Und kann ich mich sehr gut hineinversetzen, diese Situation. Ja, genau, richtig. So, also so ein 5-Kilometer-Rennen einfach oder Jogging, wie man das dann auch nehmen will. Auf jeden Fall, der Tag, der war schon so stressig und hat alles nicht so richtig geklappt. Auf jeden Fall bist du extrem spät dran. Und dann bist du gerade am Start angekommen und dann merkst du schon, wie ganz viele Leute an dir vorbeilaufen. Dann rennst du natürlich weiter, ne? Und dann rennst du immer noch weiter mit denen mit und noch weiter mit denen mit und irgendwann bemerkst du, also normalerweise von der Zeit her wäre ich jetzt schon genau eigentlich zweimal im Ziel gewesen. Und im Endeffekt stellt sich dann heraus, dass du aus Versehen einen Halbmarathon gelaufen bist. Ah, und was wurde sie eigentlich laufen? 5 Kilometer oder was? Ja, genau, richtig. Also wie gesagt, die war halt zu spät dann halt dran. Und dann sind neben ihr dann halt Läufer dann schon vorbeigelaufen. Und sie dachte so, oh shit, scheiße, die laufen ja schon. Ich bin ja mega spät dran. In Wirklichkeit war aber ihr Start einfach nur der war in 15 Minuten und sie dachte, weil sie schon so spät dran war, also eigentlich, dass das schon quasi der Start mit von ihr war und sie ist dann halt die ganze Zeit mit denen mitgelaufen und dann dachte sich so, ja, scheiße, das ja irgendwie geht das ja gar nicht mehr auf und warum steht denn hier auf einmal Kilometer 10 und 12 und dann hat sie das dann halt quasi irgendwann gemerkt und dann hat sie den einfach dann stumpf zu Ende gelaufen. Also anstatt der 5 Kilometer dann 21, was weiß ich, die sie dann hinter sich dann gelegt hatte. Innerhalb von 2 Stunden 43 ist er dann gelaufen. Wie viele Kilometer? 12? 21,25 müssten das dann sein. Also ein Halbmarathon. Alter, die Hälfte von 41,5. Ein 12-jähriges Mädchen. Mhm. Was ich eigentlich für 5 Kilometer angemeldet hatte. Jeder hat sie aber dann mit ihren eigenen Leistungen bei ihren Eltern ordentlich untertrieben. Offensichtlich, wenn sie einfach auch einen Halbmarathon hätte laufen können. Oder dann auch lief. So, also krass, ey. Das würde ich nicht schaffen. Ich war so glücklich, als ich es irgendwann mal geschafft hatte, 10 Kilometer in unter einer Stunde zu laufen. So, da war ich richtig happy. Das war so einer meiner schönsten Tage. Und dann habe ich einfach direkt aufgehört zu joggen. Seitdem bin ich nicht mehr gejoggt, weil ich dann gedacht habe, okay, Ziel erreicht. I did it. Vielleicht noch mal zwischendurch so zum Bus, wenn du ein bisschen spät dran bist. Aber das war's auch schon. Ey, das ist mittlerweile auch einfach so fucking anstrengend. Ne? Früher war überhaupt kein Problem, einfach mal kurz eine Jogging-Einlage zu machen. Ne? Aber mittlerweile, ey, danach bin ich auch einfach fertig. Ja, vor allem auch richtig geil, die Mutter, die stand dann halt quasi am Ziel von der 5-Kilometer-Strecke und die dachte sich so, scheiße, wo ist denn jetzt mein Kind? Oh, mein Kind ist schon so scheiße, ey, mein Kind ist so lame, mein Kind ist richtig kacke. Dachte sie nee, weil also normalerweise ist es bei Läufen immer so, dass quasi es irgendwie ein Fahrrad- oder Motorradfahrer oder ein Rollerfahrer, der fährt quasi vor dem oder der Ersten her. Und dann gibt es auch genauso gut einen, der quasi den Letzten hinterher fährt. So, dass man quasi weiß, okay, wenn da irgendwie Probleme sind oder sowas, dann bleibt der quasi da, der kann immer noch helfen. Okay, ich bin gerade Letzter. Wow, cool. Ja gut, wie es für den oder die Letzte ist, das weiß man dann natürlich nicht. Aber die sind auf jeden Fall dann alle schon drin gewesen. Und dann war quasi das 5-Kilometer-Rennen vorbei. Und die fragt sich so, scheiße, wo ist meine Tochter? Wo ist meine 12-jährige Tochter? Also muss ich mir mal vorstellen. Ne? Ja. Ich meine, jetzt muss ich mir vorstellen, das ist noch irgendwie so eine Helikoptermama oder sowas. Aber ja, insgesamt von den, ich glaube, irgendwie 2100 Läufer, die haben da mitgemacht dann. Und sie wurde dann sogar noch 1900ste insgesamt. Wie gesagt, ohne Training ist die noch vor 200 anderen Leuten gewesen. Muss ich mir mal vorstellen. Was ist das für ein Mädchen? Alter, das ist wirklich, ist erschreckend. Also das ist wirklich einfach erschreckend. Auch ein bisschen, weil das setzt mich und meine Fähigkeiten einfach so in den Schatten, dass es einfach richtig hart ist, dazu zu hören. Vielleicht muss man vielleicht ist es auch so ein Weckruf, einfach mal Sachen zu machen, auch wenn man gar nicht drauf vorbereitet ist. Vielleicht würde ich das ja auch schaffen. Also wenn jetzt jemand einfach sagt, ja, renn heute 25 Kilometer und man versucht es einfach mal, vielleicht schafft man es ja, ne? Ich glaube, das, was ihr ganz gut getan hat, ist, dass sie das eigentlich gar nicht wusste, bis dann die Hälfte des Rennens vorbei war. Also gerade mental ist das richtig scheiße, wenn du weißt, oh, jetzt muss ich noch 5 Kilometer laufen, jetzt sind es noch 4, jetzt sind es noch 3, jetzt sind es noch 2, jetzt ist es noch einer. Ja. Und dann, also du baust dir da echt wirklich eine mentale Schranke in deinem Kopf aus, was sich dann überraschenderweise auch auf deinen Körper dann überträgt. Und ich glaube, wenn du wirklich jetzt aufstehen würdest und sagst, okay, ich renne jetzt 21 Kilometer, dann würdest du scheitern. Und es ist, glaube ich, 1000 Mal besser, wenn du schon, keine Ahnung, irgendwie 12 Kilometer gerannt bist, ohne darüber nachzudenken, dann, ach ja, guck mal, jetzt die letzten 10 Kilometer oder 9 Kilometer, die kann sie jetzt auch noch machen. Ich glaube, das ist mental 1000 Mal einfacher, als wenn du von Anfang an, ohne zu trainieren, sagst, ja, jetzt mal 21 Kilometer laufen. Ja gut, ich weiß nicht, ich glaube, mich würde das extrem verunsichern und in den Wahnsinn wahrscheinlich treiben, wenn ich wüsste, okay, ich renne jetzt 5 Kilometer, aber die hören halt einfach nicht auf. So, du rennst und rennst, aber die fucking 5 Kilometer, die du normalerweise in einer halben Stunde erreicht hast, kriegst du halt einfach nicht. Ne? Und dann bist du bei Stunde anderthalb und du denkst einfach, wow, das sind die längsten 5 Kilometer meines verfickten Lebens. Und ich bin das 12 Jahre alt. So, also das ist, glaube ich, auch ein krasser Mindhorror einfach. Ja, definitiv. Okay. Ich habe auch noch was. Wir können direkt weitermachen. Und zwar folgende Situation. Eine Frau bricht ein in eine Wohnung und putzt das Haus und streichelt den Hund. Und dann? Das war's. Was hast du für Soziopathengeschichten? Die kommen nicht aus Deutschland, sondern aus Amerika. Wen wundert's? Die ist wohl durch die Hintertür, die war wohl offen. Keine Ahnung, wer seine Hintertür offen lässt, ist ja auch eine dumme Sache. Gut, aber wenn sowas dabei herauskam, die ist halt dann reingegangen, hat sich wohl aufs Sofa gesetzt, da erstmal gewartet, hat da den Hund gestreichelt, hat sich das Haus sauber gemacht, hat den Abwasch gemacht und ist dann später wieder abgehauen. Und woran, wie hat man die Frau dann gefasst? Also hat die irgendwie, ist dann die Polizei hinterhergegangen mit Fingerabdrücken oder? Nee, man hat die dann so, wenn ich, ja. wenn ich jetzt nach Hause komme, ich sage, ich wohne dann irgendwie mit meiner Frau oder sowas zusammen. Und ich komme nach Hause und ich sehe, die Wohnung ist aufgeräumt. Dann denke ich mir nicht, oh, hier hat sich eine fremde Person hingesetzt und alles aufgeräumt und ist dann wieder gegangen. Dann denke ich mir, ja gut, dann war es halt meine Frau oder mein Mann oder Mitbewohner oder was weiß ich. Ich glaube, die haben die erwischt? Oh, das weiß ich gerade gar nicht genau. Ne? Aber da gab es bestimmt dann irgendwelche Hinweise. Das müsste ich nachreichen. Aber man hat sie auf jeden Fall später dann Der hat sie gesehen, weil es gab auf jeden Fall eine Personenbeschreibung und anhand dieser Personenbeschreibung hat man sie später gefunden, wie sie bei Nachbarn geklopft hat und da wahrscheinlich auch rein wollte und sauber machen oder was auch immer, ne? Was da, keine Ahnung, Frauen, ne? Naja, sie war auf jeden Fall unter krassem Drogeneinfluss. So. Irgendwelche Narkotika oder sowas, darauf war sie. Und sie war auch 2 Tage am Stück irgendwie wach und hat durchgemacht. Aber ich frage mich jetzt, also was denkst du jetzt als in Anführungsstrichen Geschädigter? Denkst du jetzt, also auf der einen Seite denkst du ja, oh scheiße, da waren jetzt fremde Leute, waren jetzt hier in meinem Haus und ich fühle mich doch ein bisschen unsicher. Ja, aber es ist ja halt auch aufgeräumt. Also. Es ist auch aufgeräumt. Der Hund ist glücklich. Ja, die Küche auch ganz ist geil. Sauber. Ich mein, aber ey, das zeigt doch einfach mal, wie überdressiert Hunde sind. Also ich glaube, wenn du vor, keine Ahnung, 300, 400 Jahren irgendwie auf ein fremdes Grundstück gegangen wärst, auch einfach, ne? Da hätte dich der Pitbull einfach auseinandergerissen oder der Schäferhund. Und hier ist es einfach nur so, wuff, wuff, tätschel, tätschel. Oh. Das ist einfach die dümmste Alarmanlage, die man sich kaufen kann. Man muss einfach nur einmal drüber streicheln und aus ist sie. Also das ist, Gott, ey. Ja, am besten irgendwie so ein Golden Retriever, die ja generell, also ich werde nicht sagen, dass ich weiß auch gar nicht, wie dumm die sind, aber die kommen für mich halt immer viel zu niedlich rüber. Wenn du dir jetzt halt einen Golden Retriever vorstellst und daneben so eine Dogge stellst, wo hast du wohl mehr Angst vor? Also doch eher vor der Dogge oder vor dem Dobermann oder wie auch immer denn diese gefährlichen Zuchthunde dann heißen. Ja, so gefährlich sind sie auch gar nicht, ne? Der Mensch macht die ja gefährlich. Genau. Glaube ich. Ja, keine so muss man es dann auch sehen. Ich weiß nicht, aber ja, das ist schon sehr, sehr komisch. Aber ich wüsste auch nicht, ob ich die anzeigen würde oder ob ich einfach mich damit zufrieden geben würde. Ich würde vermutlich einfach die Hintertür das nächste Mal verschließen, vielleicht zur Sicherheit. Wer weiß. Ich glaube, nicht jeder Einbrecher ist so nett und putzt dein Haus. Deswegen vielleicht doch besser, da die Türen zuzumachen. Kapitel 3. Das Gefängnis. Ja, Jona, ich will's jetzt nicht sagen, aber ich glaube, ich bin straffällig geworden. Nein. Letzte Woche. Ja. Bist du zufällig irgendwo eingebrochen und hast aufgeräumt und den Hund gestreichelt, oder? Was hast du getan? Nee, also an sich fing der Tag eigentlich ziemlich normal an. Ich hatte in Hannover bei meiner Freundin gepennt, in einer WG. Und die muss halt quasi morgens zur Arbeit. Und ich habe dann noch eine Stunde länger gepennt, weil die Freiheit hat man halt dann einfach als Student. Und keine Ahnung, dann bin ich dann halt irgendwann mit dem zweiten Wecker dann wach geworden und habe mich dann quasi fertig gemacht, bin kurz duschen gegangen, dann habe ich was gefrühstückt und ja, dann halt Rucksack zusammengepackt und dann war ich eigentlich guter Dinge und dann einen Podcast angemacht, There's No Such Thing as a Fish, kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist eigentlich ganz lustig. Habe ich noch nie gehört, tatsächlich, muss ich ganz kurz dazu sagen. Habe ich nie gehört, nee, tatsächlich nicht. Auch wenn wir hier, das ist doch auch, die machen doch auch so News-Dinge, was wir gerade im Kapitel davor so ein bisschen gesprochen haben, das machen die auch so ähnlich, oder nicht? Aber ich weiß ja, nicht. Ja, genau. So ein bisschen ähnlich. Aber bei denen ist das eher so Funny Facts. Also bei denen kommt es daher, die sind eigentlich, die sitzen in der Redaktion für eine britische Sendung, die heißt QI, Quiet Interesting. Ja. Wo dann quasi so ein bisschen wie bei Genial daneben, also ganz abgespaced, also nicht genau wie Genial daneben, also so ein bisschen davon adaptiert. Dass ein Moderator zwei Teams so Begriffe vorgibt oder Funny Facts und die müssen dann quasi erraten, warum das so ist oder wie das so gekommen ist. Und die 4 Leute, die dann quasi den Podcast machen, die reden dann quasi über ihre Lieblingsfacts, die sie bei den Recherchen dann quasi gefunden haben in der Woche. Und also ist eigentlich an sich ganz lustig. Naja, auf jeden Fall, ich mega gut gelaunt und wie so ein Erstklässler am ersten Tag, wenn er in die Schule geht, mit seinem Rucksack und der Tag ist schön und die Sonne scheint. Noch keine Ahnung, was auf ihn zukommt die nächsten 20 Jahre. Und dann drücke ich die Klinke runter und ich bin eingeschlossen. Also es war keiner mehr in der WG da. die anderen zwei WG-Partner meiner Freundin, die haben die Wohnung wohl verlassen, als ich geschlafen habe. Und was die immer machen ist, wenn der Letzte quasi die Wohnung verlässt, dann wird die Wohnung abgeschlossen. Und dann sitzt du da mit deinem Glück und dann danke ich erstmal so, eigentlich hättest du heute Vorlesungen gehabt in 2 Stunden, wo du hinkommen müsstest. Und ja, dann ist es im Endeffekt so gewesen, dass ich dann den ganzen Tag wie so ein Hund wieder in der Wohnung verbracht habe und auf meine Herrchen gewartet habe, dass mir jemand die Tür aufmacht. Und das war dann auch meine, Freundin, die dann abends um 5 Uhr von der Arbeit wiedergekommen ist. Die anderen, die waren jeweils in der Bibliothek beziehungsweise selber arbeiten und sind erst so gegen 7 oder 8 dann abends wiedergekommen. Also erstmal. Und ich habe das WG-Haustier dann gespielt. Gott, ey, Leute, die ihre Wohnung abschließen, sind mir von Grund auf suspekt. Weil ich verstehe es nicht, warum man die Wohnung nochmal abschließen muss, weil wenn die Tür zufällt, dann geht sie auch nicht mehr auf, Leute. Versteht es? Das reicht. Du musst sie nicht nochmal abschließen. Das übertreibt es auch nicht. Und man muss dabei auch noch sagen, also es ist halt, sag ich mal, eine ganz normale Mietswohnung. Nicht irgendwie, sag ich mal, eine Doppelhaushälfte oder sowas, wo du dann vielleicht sagen könntest, okay, wenn dann die Verbrecher von draußen versuchen, die Tür irgendwie aufzubrechen, dann müsstest du halt quasi durch 2 Türen durch. Also durch die Eingangstür von dem Mietshaus und dann auch noch mal im Flur in die Mietswohnungstür. Ja, das ist, das macht doch keiner. Also ich find's übertrieben. Wobei, hier bei der Wohnung, wo ich gerade bin, da ist es halt auch so, du hast halt auch mehrere Wohnungen in einem Haus so und da hast du halt vorne immer die Tür und dann natürlich noch eine große Eingangstür für das große Mietshaus. Und da ist einfach letztens auch ein Mieter dann vor mir gewesen, der auch rein wollte mit seinem Fahrrad und er hat einfach das Fahrrad genommen und hat es gegen die Tür gedonnert. Und hat die Tür, hat einfach die komplette Tür aufgesprengt. Und dann dachte ich mir so, okay, alles klar. So machen wir das also ab jetzt. Und seitdem trete ich einfach immer die Tür ein, wenn ich rein will. Ist wirklich so. Also ich, was aber auch ganz gut ist, weil ich habe halt nur, weil ich gerade bei meiner Freundin wohne und ich habe nur den Schlüssel für die Tür zur direkten Wohnung und halt nicht für vorne. So, das, was ziemlich dumm ist. So, ich verstehe auch nicht, wieso. Musst du dann immer warten, bis dann irgendjemand die Tür aufmacht? Oder weißt du, was du sonst machen musst? Du musst es so machen wie die Müllmänner oder die Postboten. Die drücken einfach stumpf immer alle Türen einfach auf. Also sonst also muss die klingeln, ja, genau. Die drücken nicht alle Türen. Also die klingeln an jeder Klingel einfach stumpf. Ja. Und wenn die Tür aufgemacht wird, dann sagen sie, Müllmann. Ja gut, aber was wollen sie hier? Das ist ein Haus, sie müssen nicht reinkommen. Der Müll steht vorne, Leute. Dann sagst du halt Postbote. Ja, ja, also tatsächlich habe ich das auch gemacht, ne? Also entweder ich habe halt gewartet, wirklich eine halbe Stunde, oder also ich könnte auch einfach zu mir nach Hause gehen, ne? So ist es nicht, aber ich finde es halt irgendwie, hier ist ein bisschen angenehmer, deswegen habe ich halt wirklich einfach eine halbe Stunde gewartet, bis irgendjemand kam oder halt geklingelt bei Nachbarn und gesagt, ich habe meinen Schlüssel vergessen, so, oder halt mittlerweile, so wie ich es jetzt tatsächlich mache, einfach gegentreten und dann geht die Tür auf und dann kommt man rein. Und für die andere Tür habe ich einen Schlüssel. Also das geht tatsächlich. Weißt du, was du einfach machen solltest? Du solltest einfach mal dir so eine Reihe schwarzer Putzenpullis irgendwie holen und die dann einfach dann immer anziehen und dann Türen eintreten. Ich glaube, das kommt immer ziemlich gut, wenn man es dann von außen so beobachtet. Bestimmt mega, ja. Oh Gott, ey. Naja, aber ich meine, als ich dann quasi davor schon die Tür zu war, da dachte ich so, ja, fuck, scheiße, was machst du jetzt? Ich hatte nicht die Telefonnummern von den anderen WG-Partnern. Meine Freundin, die konnte natürlich nicht von der Arbeit weggehen. Geschweige denn, dass die, also die hat bei der Arbeit, aber die ist so eine, die dann bei der Arbeit ihr Handy immer komplett ausstellt. Und dann, ja, dann stehst du da und weißt nicht, was du machen sollst. Und dann denkst du erstmal, ja, okay, komm, da wird mit Sicherheit irgendjemand in der nächsten halben Stunde oder Stunde kommen. Klar, natürlich. Ich meine, wie kann man denn seine Wohnung tagsüber verlassen? Das geht ja gar nicht. Dann habe ich mich erstmal hingesetzt und ein bisschen YouTube-Videos geguckt. Und dann verging so die erste Stunde und die zweite Stunde und dann auch noch die dritte Stunde. Und dachte ich so, ja, okay, irgendwie ist YouTube jetzt doch nicht mehr so spannend, ne? Und dann laufe ich so durch die Wohnung durch. Alle Videos durchgeguckt, ja. Ja, also komplett YouTube mal durchgeguckt, dann laufe ich so die Wohnung durch, gehe so auf den Balkon, setze mich auf den Balkon und gucke mir so draußen die Welt an. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, Alter, wie scheiße ist das denn, wenn du wirklich ein alter Sack bist und keine Freunde mehr hast? Beziehungsweise wenn einfach alle Menschen, die du liebst und kennst, einfach gestorben sind, so, ne? Ja. Also so ist es ja auch. Gerade auch ich bin ja der Jüngste meiner Familie, also alle anderen sind älter. Das heißt, ich habe am Ende das große Glück, zu erleben, wie all meine Geschwister sterben, meine Eltern sterben. So, das wird richtig spaßig, das sag ich dir. Du kriegst das größte Erbe. Ja, da kennst du meine Familie aber nicht. Ne? Also, selbst das größte Erbe dort wird nicht sehr viel sein, sag ich dir. Ja, okay, gut, alles klar. Wobei, vielleicht überlebt mich meine Schwester, das kann natürlich sein. Ne? Frauen werden ja statistisch gesehen älter, das könnte dann natürlich sein, dass sie dann ein bisschen länger was vom Leben hat. Schade. Da beneidest du sie doch richtig rum, oder? Schön, wie du sagst, schade, dass deine Schwester länger lebt. Das klingt sehr gemein, aber alles klar. Ja, ja. Aber also ich habe mich im Endeffekt halt mega einsam gefühlt und ich wusste halt, also einsam, also eher so gelangweilt einsam. Und das war halt quasi, das waren 8 oder 9 Stunden, die ich dann da saß. Stell dir mal vor, du hast das dann wirklich so eine ganze Woche oder 2 Wochen oder dein ganzes Leben. Ja, so viel ist dann ja auch vom Leben nicht mehr, wenn du alt bist, ne? Aber ja, der ganze Rest vom Leben. Vor allem hinzu kommt noch, dass du krasse Gebrechen hast, ne? Wenn du Glück hast, hast du noch irgendwie einen Pfleger oder sowas, mit dem du quatschen kannst, ne? Das wäre schon wahrscheinlich gar nicht mehr so schlecht. Aber ja, ich habe da deswegen schön zu Weihnachten immer auch mal alte Menschen besuchen und einfach auch mal mit denen reden, ne? Meinst du mit alten Menschen dann zum Beispiel deine Schwester oder? Noch, so alt ist sie noch nicht, aber ich meine tatsächlich einfach, weiß nicht, wenn ihr in der Nachbarschaft wen habt, der vielleicht schon ein bisschen älter ist und ganz alleine und es ist Weihnachten, dann geht mal hin. Und sonst genießt euer Leben, ne? Und habt nichts mit denen zu tun. Aber zu Weihnachten, da kann man das schon mal machen. Ach, oder sollte dann, man. Dann gehen wir jetzt mal dann nach diesen tollen, herzerwärmenden Worten eben kurz in die Christmas-Werbung ab. Happy Christmas! Merry Christmas! Merry Chrysler! It's Christmas! Also Thorsten, wir haben letztens schon mal darüber geredet, wenn jemand, das muss ich mal erzählen, wenn jemand dumme Sachen, irgendwie dumme Gags sagt, ne? Oder hier, wenn meine Freundin irgendeinen Gag macht, ne? Dann sage ich ja immer, Comedy. So, ne? Was einfach super asozial ist, ne? Das ist sehr gemein, das sollte man eigentlich nicht machen. Es gibt aber tatsächlich noch etwas, was ich auch mache, was auch einfach noch schlimmer ist. Und ich habe auch überlegt, ob ich es einfach. Sollte ich das wirklich sagen? Aber naja, es ist ein Ding, was ich mache und ich muss es mir abgewöhnen. Es ist sehr schlimm, immer wenn jemand irgendwie ein deine Mutter-Gag macht, ne? Oh Gott, ja. Dann sage ich immer, dass meine Mutter tot ist. Einfach um die Stimmung zu Klassiker. Kühlen. Ja, ja, einfach immer irgendwie, ja, deine Mutter ist ein Big Mac, so. Ja, meine Mutter ist gestorben von, ja. Also ich weiß nicht, warum man darüber jetzt einen Witz macht. Sorry, aber ganz ich ernst. Ich finde... Nee, Cut. Ganz kurz Cut. Wir machen hier einen Cut. Das ist zu heftig. Du kannst dich hier nicht. Weißt du, sowas mache ich dann immer, ne? Das ist einfach super assi. Ich finde, das ist eigentlich sogar ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo schon mal gehört habe oder so, aber das kann man öfters, also das, ich habe es auch schon ein, zweimal gesagt, aber ich mache es jetzt nicht exzessiv, so wie du das dann vielleicht machst. Vielleicht kann man es auch dann irgendwie so ausweiten, egal, wenn irgendwie jemand etwas dann darüber erzählt, so, ja, und dann bin ich mit meiner Freundin in Urlaub gefahren. Du hast eine Freundin? Eine hat sich umgebracht. Das ist keine Woche her. Ja, es ist schon, aber das kannst, also, ich find's, kannst aber natürlich nur mit Leuten machen, die dich halt nicht kennen, so, ne? Ja, dann kommt es bestimmt so richtig gut an, ja. Also, beziehungsweise, oder jemanden, den du vielleicht gerade neu kennengelernt hast, oder, ja, also, dann stimmt die Überraschung, mit denen du nicht viele. Auf jeden Fall, ja. Und du kannst es halt auch nur einmal machen. Das ist halt pro Person so ein One-Trick-Pony. Ja, genau, ich mach's halt viel zu oft, glaube ich. Es ist schon schlimm genug, wenn man es nur einmal macht, aber ich mach's tatsächlich einfach zu oft. Es ist nicht gut. Ich also muss es mir zugeben, abgewöhnen. Ich muss zugeben, dass mit dem, Comedy, das ist noch so in Ordnung. Aber wenn du halt wie so ein Typ bist, der halt so einen Witz halt die ganze Zeit aussieht und immer sagt so, ja, aber du weißt schon, dass meine Mutter tot ist. Ja, aber du weißt schon, dass meine Mutter tot ist. Ja, okay. Gut. Ja, aber du weißt schon, dass meine Mutter tot ist. Dann ist es halt schon eher, weißt du was, da bin ich kurz davor, dir einen Cheeseburger ins Gesicht zu werfen. Callback! Wie nicht geil schlecht. Ist das denn? Apropos Callback, wir sind ja immer noch im Kapitel Das Gefängnis. Und, ich weiß ja, du hast nicht viel mit Fußball am Hut, richtig? Bitte keine Fußballstory, bitte keine Fußballstory. Es wird eine Fußballstory. Also, es geht um den Fußballverein Borussia Dortmund. Es hat aber an sich eigentlich. Aber ey, wenigstens die Zuhörer da draußen bei Spotify, die hören dir noch zu. Yay, cooler Witz. Comedy. Ich gebe mir Mühe, ja, darauf, auf deine Geschichte einzugehen, auch wenn ich nicht so der Fußballfan bin. Genau, also im Endeffekt geht es auch nicht um das, was auf dem Platz geschieht, sondern das, was neben dem Platz geschieht. Ah, okay. Und zwar ist es nämlich so gewesen, dass in Dortmund selber hat natürlich, ist eine größere Stadt im Ruhrpott und hat natürlich verschiedene Stadtteile. Und in einem Stadtteil von Dortmund, da wurden dann an einem Tag dann Plakate gefunden. Und insgesamt 40 Stück, die wurden dann in diesen, also wie du es dann so ganz normal kennst, in diesen Werbungsplakatiersachen, die an Bushaltestellen zum Beispiel sind oder so Liftfasssäulen, aber die halt quasi abgeschlossen sind durch Glas. Das ist jetzt doof beschrieben, aber du weißt, glaube ich, wovon ich rede, oder? Ja, Werbeplakat, ja, genau, an der Bushalte, ja. Genau, richtig, aber halt, also auf jeden Fall hinter der Glasfläche, ja, ja. So. Und da wurden dann vor allem im Stadtteil Dorstfeld ganz viele Plakate gefunden, wo sich BVB-Spieler gegen Nazis positioniert haben. Und zwar zum Beispiel auf einem Plakat auch richtig professionell gemacht und auch richtig normales Design, wo du denkst, ja, das ist halt eine richtig gut gemachte Kampagne. Und da steht dann zum Beispiel ein Plakat, da ist dann ein Bild von einem Spieler, Lukas Piszczek heißt der, der ist im Moment leider eher, sag ich mal, Auswechselspieler. Und bei dem steht dann zum Beispiel drüber, lieber Ersatzbank als Rechtsaußen. Bei Mario Götze wird dann zum Beispiel über dem Bild drüber geschrieben, lieber die Meisterschaft an die Bayern verlieren als Dorstfeld an die Nazis. Und noch so ein paar andere Sachen auch mit dem Trainer quasi, wo dann steht, Dauerkarten für Nazi-Aussteiger. Und da denkst du dir, ey, BVB, geile Aktion, ne, richtig cool. Und darunter auch noch so Hashtags, Nazis raus, Hashtag echte Liebe statt rechts, nach rechter, statt rechter Triebe. Und es stellt sich aber heraus. Lieber eine rote Gesinnung als eine rote Karte? Ja. Er muss ja sich auf die Nazis beziehen. Also. Ah, fuck. Okay, ja, gib mir noch ein bisschen Zeit. Naja, auf jeden Fall. Gerade Dorstfeld, das ist, sag ich mal, wenn man sich ein bisschen mehr mit der rechten Szene befasst, halt schon so ein Melting Pot für so richtige Neonazis. Da gab es gerade in den 80ern und 90ern richtig so richtige Aufmärsche. Und die haben sich auch extrem krass mit dem BVB quasi identifiziert, so ultramäßig, aber nicht wegen dem BVB, sondern einfach nur wegen Fußball und Kloppen. Hat sich mittlerweile echt krass gebessert und die wurden auch alle hochkant aus dem Verein quasi rausgeschmissen und haben Stadionverbote und hast du nicht gesehen. Jetzt sagt der BVB aber, wir haben gar nichts mit den Plakaten zu tun. Also, die kommen gar nicht von uns. What? Sondern? What? Ja, das weiß von man gar den nicht, woher die kommen. Von den Nazis. Da. False Flag Attack? Ja. Nee, also der BVB sagt halt selber, ja, wir haben auf jeden Fall nichts damit zu tun. Aber war das denn photoshopped oder was? Aber die Spieler waren doch echt dann. Ja, also wie gesagt, also die Spieler waren, also es waren halt quasi Plakate, die so aufgebaut waren, als wäre das quasi in dem Corporate Design vom BVB gewesen wäre. Okay. So. Also ich glaube, wenn ihr bei Google einfach eingibt, Nazi-Plakate Dortmund oder BVB-Plakate Dortmund, dann werdet ihr das sehen und das ist halt wirklich, also wirklich, es sieht halt mega professionell aus und sieht halt richtig gut gemacht aus, als wäre es halt wirklich so normal. Naja, auf jeden Fall, Borussia Dortmund hat damit nichts zu tun. Der Joachim Watzke, der Geschäftsführer, der keine Ahnung, der weiß nichts davon. Der hat es auf jeden Fall nicht verantwortlich, ist nicht dafür verantwortlich. Und er sagt dann quasi, Borussia Dortmund steht für den Kampf gegen Rassismus und dann distanziert sich, klar, von jeglichen Formen von Diskriminierung. Aber dann sagt er trotzdem, dass die Plakate halt nicht so geil sind. Und inzwischen ermitteln Polizei und der Staatsschutz. Gegen die Plakate. Vor allem gegen die Plakate. Wir ermitteln gegen die Plakate. Ja, sowas sagen Sie zu den Vorwürfen? Ja, ja, das hätte ich mir jetzt auch gedacht. Schweigen hilft dir aber nichts. Ja. Vielleicht irgendwas hier von Zentrum der politischen Schönheit oder so? Vielleicht haben die da eine Aktion gemacht, man weiß es nicht genau. Nee. Ich glaube einfach, dass das vielleicht vor Ort die Antifa irgendwie war. Aber es ist schon. Oder die linke Szene. Ja, aber wenn es schön professionell und cool gemacht ist, es da vielleicht auch irgendeinen Aufhänger gibt, ne, dann ist schon eine coole Aktion. Kann man nur unterstützen. Ja, ja, was also ich finde super geil, dass die das, also dass es das generell gemacht wird, aber was ich halt ein bisschen komisch finde, ist, dass halt die Polizei ermittelt, okay, ne, aber vor allem der Staatsschutz. Also ich meine, jetzt ermittelt, ich meine, die haben ja sowieso nicht so ein ganz geiles Image. gerade so, wenn man Richtung Sachsen und sowas guckt, dass da dann zum Beispiel einfach beim Staatsschutz so ein paar linke Sachen oder ist auch gerade, sag ich mal, so ein paar Staatsanwälte aus Thüringen dann einfach mal so Sachen von Linken halt eher verfolgen als von Rechten und so. Und dann frage ich mich halt, Alter, was will sich jetzt der Staatsschutz damit beschäftigen, dass Leute sich einen Spaß erlaubt haben, sich das BVB Corporate Design genommen haben und einfach gesagt haben, Nazis raus. Ich meine, was ist denn daran falsch? Sorry, kann ich nicht verstehen. Stimme ich dir zu. Das ist natürlich Quatsch, ja, gut. Es ist hier in Deutschland, ne? Ja, es ist, wie es ist. Da kannst du jetzt auch nicht. Das war schon immer so und das kannst du nicht auch anders machen. Das ist halt einfach so. Ich gehe morgen mal zur Polizei und frag da mal nach. Ne? Ich bin ja hier in Sachsen. Ich kann ja einfach mal nachfragen. Ich kann mal. Leute, was soll das? Ich mach das einfach mal. Nimm noch eine Kamera mit, mach da so einen coolen Prank-Vlog draus, irgendwie stell es auf YouTube und dann schauen wir mal, was die dazu sagen. Ja, also insgesamt, man muss jetzt auch sagen, dass ich jetzt nicht der BVB, sag ich mal, von den Plakaten distanziert oder von den Inhalten, sondern denen geht es halt um die Art und Weise, wie die in die Öffentlichkeit gelangt sind. Ich weiß jetzt nicht, was daran eigentlich schlimm ist, ne? Aber naja, so gesagt, halt dann die Vereinsführung. Insgesamt machen die auch, glaube ich, ganz viel, was so gegen rechts ist. Und die Südkurve in Dortmund, die ist halt auch schon echt eigentlich politisch eher so auf jeden Fall anti-rechts eingelegt. Und ich glaube, letztens hat auch, meine ich, war in den Schlagzeilen, oder da hat, glaube ich, der BVB 1 Million Euro an die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem gespendet. 1 Million Euro? Quasi, wow, das ist ja, das ist ja Gehalt halt von einer Minute auf dem Platz für Thomas Ottinger. Ach, ich kann mir nicht mal einen Fußballspielern ausdenken, ey. Einfach so. Ja, aber Cristiano Ronaldo wirst du doch wohl kennen, oder? Ja, aber der spielt doch nicht beim BVB. Ja, gut. Den kenne ich auch nur, weil sein Gesicht auf irgendeiner Statue ist oder sowas. Also. das ohne Witz, dafür hätte man Andi auch ins Gefängnis gehen müssen. Damit wer das quasi verantwortlich hat, wer dieses, was weiß ich, so. Sagen wir mal, es war Kunst. Es war abstrakte Kunst, ja. Thorsten, du hast auch was ganz Tolles vorbereitet, oder nicht? Du meinst, du hattest was vorbereitet? Kapitel 4. Die Reise in den Mittelpunkt Jonas. Thorsten, ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass, war das letzte Woche oder vorletzte Woche, da habe ich so irgendein Penner, keine Ahnung, ob das politisch korrekt ist, Penner zu sagen, ich weiß nicht mehr, welche Schimpfworte man benutzen darf oder nicht, auf jeden Fall irgendein Penner hat mich angerempelt, als ich ein Interview geführt habe und hat er noch irgendwas gesagt, keine Ahnung. Da hatte ich ja schon erzählt, dass ich so richtige Aggressionsprobleme hatte und irgendwie noch 20 Minuten so richtig aggressiv war auf diesen Typen, weil das einfach so eine Frechheit ist, während ich hier O-Töne sammle, mich da anzurempeln. Und das ist mir vor ein paar Tagen wieder passiert. Da ich habe eine Umfrage gemacht, habe da mit einem Mädel geredet und dann kommt ein Typ an, rempelt mich einfach um und meint so Lügner und Betrüger. Und ich war richtig aggro. Also wahrscheinlich auch zu Recht. Aber ich hab mich gefragt, so, ist das gesund? Bin ich, ist das zu viel? Sind das zu viel Aggression, die ich mit mir aufgestaut habe? Müsste ich da gelassener rangehen oder stimmt da irgendwas nicht mit mir? Ja, ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich bin halt kein Doktor. Aber zum Glück gibt es das Internet und die Seite www.testedich.de. Und wir beide, wir machen jetzt den Psychopathentest. Bist du ein Psychopath? Denkst du, du bist keiner? Aber bist du nicht ganz sicher? Dann bist du hier genau richtig. Und dann, also nicht das auf testedich.de, what the fuck? Oh doch. Das alles klar, auch, okay. Höchst professionell dann, okay. Ja, wollte ich gerade sagen, ich kann es dir höchst professionell sagen. Das sind jetzt hier 20 Fragen, die ich dir jetzt stellen werde mit Lösungsvorschlägen. Und du musst mir dann quasi sagen, wozu du am ehesten tendierst. Hast du die vorher schon mal durchgeguckt? Schon mal vorher durchgeblättert? Also ich hab testmäßig einfach stumpf, wahllos irgendwelche Sachen angekreuzt, herauszufinden, ob wir nicht gleich auf irgendeine E-Mail-Phishing-Seite kommen. Aber da wird was rausgeschmissen mit einem Text quasi, wo dann steht, hey, du bist Also es ist ein guter testedich.de-Test, wenn man das so sagen kann oder mag. Zumindest in dem Rahmen von testedich.de. Ist es einer der besseren, oder? Also okay, wir können vielleicht, also oben steht, das ist auf jeden Fall 4 von 5 Sternen, so, ne? Es gibt 20 Fragen. Der wurde übrigens erstellt von Lars und der wurde 2011 entwickelt. Bis jetzt wurde der 25.000 Mal aufgerufen. Ich kenne Lars. Und jetzt halte ich fest, richtig gute Rate, von den 25.000 Mal, wo er aufgerufen wurde, haben 3 Leute auf Gefällt mir geklickt. Und einer davon war Lars. Einer davon war Lars und 2 wahrscheinlich wir. Naja, oder seine auf Eltern. Jeden Fall. Jona, bist du bereit, um zu erfahren, ob du ein Psychopath bist? Ja, jetzt. Ja, jetzt. Okay, also, dann geht's los. Frage Nummer 1. Wie verhältst du dich in Gesprächen? Entweder bist du selbstsicher und charmant, eher zurückhaltend oder doch selbstsicher und ich beuge mich keinen sozialen Konventionen. Also selbstsicher, charmant, eher zurückhaltend, selbstsicher, aber ich beuge mich keinen sozialen Konventionen. Kommt aufs Gespräch auch ein bisschen an, ne? Ja, kommt ja aus dem Bauch heraus. Ja, aber ist das jetzt so Smalltalk oder ist es irgendwie gerade, ein Freund hat irgendwie, ist es irgendwie jetzt gerade mal eine Beerdigung so oder sowas, weißt du? Dann da reagiert man natürlich anders. Normalerweise würde ich irgendwelche Gags machen bei der Beerdigung vielleicht nicht oder sowas, ne? Es ist sehr unterschiedlich, schwer zu sagen. Und ich würde sagen, ich beuge mich keinen Konventionen, ich hau einfach drauf. Alles klar, dann ticken wir schon. Ich glaube, das wird nicht so gut für dich ausgehen, wenn das jetzt so weitergeht. Oh. Ja gut, aber ey, egal, einfach, ich bin, wie ich bin. Da kann man auch nichts gegen sagen. Jeder Mensch ist gut, so wie er ist. Ja. Hast du grad Nein gesagt? Wie steht es denn mit deinem Selbstwert? Würdest du eher sagen, ich bin arrogant und prahle gerne? Oder ich bin von mir überzeugt und gegenüber anderen voreingenommen? Oder ich ordne mich häufig unter? Also arrogant und prahle gerne, ich bin von mir überzeugt und gegenüber anderen auf jeden Fall voreingenommen. Oder ich ordne mich unter? Ich glaube tatsächlich, ich bin arrogant und voreingenommen, ordne mich aber auch den Leuten unter. Ich glaube, also eigentlich, wenn ich es ernsthaft beantworte, ist es tatsächlich so eine Mischform. So, ich mache einen auf Ding Magger irgendwie manchmal, aber am Ende dann doch, na okay, gut, wenn du das so willst, machen wir das. Aber wozu tendierst du denn jetzt eher? Also hier gibt es keinen Multiple Choice. Oh, es ist sehr situationsabhängig. Ich sag jetzt einfach mal, was war nochmal das Zweite? Ich bin von mir überzeugt und gegenüber anderen voreingenommen. Ja, voreingenommen bin ich nicht. Dann nehme ich die Nummer 1. Ich bin arrogant und prahle gerne. Ne, es ist es natürlich nicht, aber. Ja, ich meine, aber wir können ja nur 1 nehmen jetzt. Ja. Frage Nummer 3. Neigst du zur Langeweile? Ich bin schnell gelangweilt. Ich brauche ständig Abwechslung und kann nicht lange dasselbe tun. Ich brauche nicht viel Abwechslung. Oder extra Antwort Nummer D, ich höre ganz gerne den Langeweile-Podcast und hinterlasse ein Like und einen Kommentar bei iTunes und Subscription und so weiter und so fort. Also wie gesagt, also ich bin schnell gelangweilt, also D ist es nicht. Ich brauche ständig Abwechslung oder ich brauche nicht viel Abwechslung. D ist es nicht, das wäre Wettbewerbsverzerrung, wenn die eigenen Creators da ja selber irgendwie Bewertungen hinterlassen oder sowas, das wäre seltsam. Schrecklich. Ich brauche sehr viel Abwechslung, mir wird sehr schnell langweilig. Tatsächlich. Okay, also ich brauche ständig Abwechslung und kann nicht lange dasselbe tun. Ja, doch, eigentlich okay. Schon. Weiß nicht, wie ist es denn bei dir? Bist du so hyperaktiv und brauchst die ganze Zeit neue Eindrücke, weiß nicht, ich bin da schon sehr geprägt von Social Media irgendwie, so, dass die ganze Zeit. Ich glaube, ich tendiere auch am ehesten zu 2. Also ich brauche auch Abwechslung und kann nicht ständig dasselbe tun oder nicht lange dasselbe tun, aber es kommt drauf an. Manchmal kann ich auch wirklich stundenlang irgendwie Videos bearbeiten. Also ich habe kein Problem, mich den ganzen Tag, wenn ich richtig auf etwas fokussiert bin oder so, 8 Stunden dahinzusetzen und Videos zu bearbeiten. Aber generell brauche ich schon wohl Abwechslung. Weißt du, was ich mir, passt gerade dazu, was ich mir geholt habe? Ich habe mir die App TikTok geholt, falls du die kennst. Oh. Das ist ja, so. Ja, ich glaube, du hast mir so 2 richtig lustige Videos geschickt, ne? Oh Gott! Das ist richtig. Da sind dann soll ich mir das auch mal zum nächsten Mal holen? Ja, hol's mal. Ich finde es ist super. Das ist einfach Hartz-IV TV, so, aber in real irgendwie, weil die Leute das ja selber von sich aus da reinstellen und nicht irgendwie von RTL dazu gezwungen werden. So, es ist einfach. Okay, das ist einfach so dumme Scheiße. Ich guck's wirklich viel zu lang. Ich habe wirklich viel zu viel Zeit da investiert. Egal, nächste Frage. Oh, Nummer 4. Wie ist dein Verhältnis zur Wahrheit? Ich lüge viel und gerne. Ich lüge nur, um andere nicht zu verletzen. Ich lüge nur, wenn das Risiko, erwischt zu werden, nicht so groß ist. Und ich lüge gar nicht oder ich lüge nicht. Also ich lüge viel und gerne, nur um andere nicht zu verletzen. Oder nur, wenn das Risiko, erwischt zu werden, nicht so groß ist. Wer lügt denn nicht? Also, das schafft man auch gar nicht, ey. Das ist auch komplett übertrieben. Also, wer das ankreuzt, ne, der sollte nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich die richtige Antwort ist. Ich lüge nur, um andere nicht zu verletzen. Tatsächlich. Ja, also wenn irgendjemand fragt, hey, sehe ich gut aus gerade, dann sage ich meistens, da bin ich eigentlich ehrlich, nee. Ja. Siehst nicht gut aus, sorry. Frage Nummer 5. Manipulation. Ich betrüge, wenn ich mir einen Vorteil davon verspreche. Ich versuche mit Betrug keinen allzu großen Schaden anzurichten. Ich hintergehe niemanden, den ich kenne. Die müssen wir skippen, die Frage. Das ist. Nein, wird nichts geskippt. Also ich betrüge, wenn ich mir einen Vorteil davon verspreche, oder ich versuche mit Betrug keinen allzu großen Schaden anzurichten, beziehungsweise ich hintergehe nur die Leute, die ich nicht kenne. Ich betrüge und belüge überhaupt niemanden. Also, gibt's das auch? Du musst aber trotzdem was aussuchen. Aber man wird ja quasi dazu gezwungen, in diesem Test ein Psychopath zu sein. Also man kommt ja gar nicht raus, ohne nicht ein Psychopath zu sein. Das ist gemein. Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn du quasi sagst, ich versuche mit Betrug keinen allzu großen Schaden anzurichten. Ja gut, dann mache ich das. Ja gut, aber das wäre auch Betrug. Oder was ist das nicht so Schlimmste? Also, oder ich hintergehe niemanden, den ich kenne. Dann sagst du ja von vornherein, ich mach's, also das impliziert ja quasi, ich, ne? Ich nehme das. Okay, ich hintergehe niemanden, den ich kenne. Nummer 6. Hast du Schuldgefühle? Ich verachte diejenigen, die sich von mir täuschen lassen. Ich bin mitfühlsam. Ich halte mich aus emotionalen Dingen lieber raus. Hast du Schuldgefühle, ist die Frage. Was war nochmal Antwort 1? Ich verachte diejenigen, die sich von mir täuschen lassen. Ich bin mitfühlsam oder ich halte mich aus emotionalen Dingen lieber raus. Ich nehme Antwort 1. Ich finde, ich verachte nämlich tatsächlich meinen Hund dafür, dass wenn ich irgendwie einen Tennisball, wenn ich so tue, als würde ich einen Tennisball irgendwo hinwerfen und den da aber dann doch hinter meinen Rücken verstecke, dass er dann irgendwie wegläuft und nach einem Tennisball sucht. Ganz ehrlich, was für eine dumme Kreatur. Nummer 7. Und da kommen wir nochmal zu der Kommunikation zurück. Wie verhältst du dich in Gesprächen? Ich interessiere mich nicht für Zwischenmenschliches. Ich halte mich in Gesprächen eher zurück. Ich gehe offen auf andere zu. Ich halte mich oft tatsächlich zurück. Früher hat man auch viel gesagt, dass ich ein guter Zuhörer bin. Ich glaube, mittlerweile rede ich auch selber ganz gerne auch mal ein bisschen was. Aber ich nehme einfach mal das Zweite. Ja. Ich halte mich auch gerne zurück. Nummer 8. Genau, Nummer 8. Was passt eher zu deinem Lebensstil? Erstens, ich bin sehr diszipliniert und vermeide Abhängigkeit von anderen. Nummer 2, ich bin eher unmotiviert und lebe gerne auf fremde Kosten. Oder das Letzte, ich nutze Hilfsbereitschaft grundsätzlich aus. Ich glaube nur das Erste. Also gut, also entweder bist du halt, ich bin sehr diszipliniert und ich bin sehr diszipliniert und vermeide Abhängigkeit von anderen. Zweitens, ich bin eher unmotiviert und lebe gerne auf fremde Kosten. Oder ich nutze Hilfsbereitschaft grundsätzlich aus. Grundsätzlich vor allem. So, das ist einer meiner Grundsatzpunkte, dass ich Hilfsbereitschaft einfach immer ausnutze. So, immer. Das ist okay. Ich nehme da Antwort 1, um mal auch ernsthaft zu bleiben. Wir wollen ja wirklich wissen, was am Ende herauskommt. Ne? Bin ich ein Psychopath oder nicht? Man weiß es noch nicht. Nummer 9. Hast du dein Verhalten gut unter Kontrolle? Erstens, ich bin sehr überlegt, ich bin eher spontan oder ich neige zu Gewalt und sonstigen Ausbrüchen. Wo ist denn wohl der Psychopath hier in diesen Antworten? Ich bin überlegt, spontan oder Gewalt. Ich bin auf jeden Fall viel zu oft unüberlegt. Ich bin nicht so gewalttätig, ich bin nicht so der Gewalttyp eigentlich. Ich habe mich schon lange nicht mehr. Also spontan. Gut. Also es ist schon eher, ich bin zu oft spontan, ja. Ich nehme da die 2. Wie ist dein Sexualverhalten? Oh Gott. Oh, das ist jetzt aber sehr privat. Pass auf. Müssen wir vielleicht piepen, aber ja, sag. Ich bin meiner Partnerin, meinem Partnerin treu. Ich suche trotz fester Partnerschaften auch außerhalb Befriedigung. Ich habe wechselnde Partner. Also du bist natürlich treu. Frage Nummer 11. Wie sahen deine frühen Teenagerjahre aus? Danke, dass du das für mich beantwortet hast. Ja? Ich war vor dem 13. Lebensjahr sexuell aktiv. Ich war vor dem 13. Lebensjahr gewalttätig. Nichts davon trifft zu. Mindestens 2 Punkte treffen zu. Und ich habe vor dem 13. Lebensjahr Drogen genommen. Hat aber doofe Fragen gestellt. 3 Punkte davon treffen zu. Also sexual aktiv, gewalttätig und Drogen genommen, nee, vor deinem 13. Lebensjahr. Also tatsächlich, ich war sexual bis zu meinem 21. Lebensjahr nicht aktiv. Also das muss man auch einfach mal ganz unironisch so sagen. Ich war gewalttätig, sehr, mit jungen Jahren, wo ich einfach eine Fliegenklatsche genommen habe, nach draußen gegangen bin und draußen die Fliegen umgebracht habe, was einfach nicht normal ist. Das ist einfach krass asozial. Drin Fliegen umbringen, okay, gut. Das ist ein vernünftiger Grund, kann man auch drüber streiten, aber draußen einfach so just for the lulz. Okay, und wie sieht's aus mit Drogen vor dem 13. Lebensjahr? Ich hatte meinen ersten Absturz mit 12. Also, alles klar, vor dem 13. Lebensjahr Drogen genommen. Super. Das war Silvester, 16. Silvester, mein Bruder, ich war mit meinem Bruder da, er war 16, ich war 12 und er hat mich komplett abgefüllt. Ich weiß auch nicht, sehr gut, wie er das gemacht hat. Naja. Das sind die guten evangelischen Familienverhältnisse, in denen man gerne aufhört. Ich hab wirklich viel gereiert, tatsächlich. Er wäre das nicht bei seinem ersten Absturz. Ja, Nummer 12. Ja. Bist du jemand, der sich Ziele setzt? Ich habe mein Leben genau geplant. Ich habe einige langfristige Ziele. Oder ich denke nicht so weit in die Zukunft. Ich habe einige langfristige Ziele. Super. 13. Übernimmst du Verantwortung? Ich halte mich nicht an Verträge oder Abmachungen. Ich komme oft zu spät. Ich bin pünktlich und halte Abmachungen ein. So. Ich bin pünktlich und halte Abmachungen ein. Genau. Wie zum Beispiel heute, als wir gesagt haben, dass wir um 19:30 anfangen zu aufzunehmen und wir dann doch hier erst eine halbe Stunde später saßen. Meine Mutter hat angerufen, was soll ich machen? Ich kann doch nicht meine Mutter einfach wegklicken. Was soll ich tun, ey? Nächste Frage. Dann nochmal zur Verantwortung zurückzukommen. Ich versuche Strafen grundsätzlich zu vermeiden. Ich akzeptiere Strafen, wenn ich mir meiner Schuld bewusst bin. Ich versuche Strafen auf andere abzuwälzen. Grundsätzlich vermeiden. Ja. Wenn ich weiß, okay, ich bin schuldig, dann mache ich das mit mir aus. Aber Das ist aber eine komische Frage. Also wie ist dein Beziehungsstatus? Hier steht nur 3 Antwortmöglichkeiten und die haben alle was mit Ehe zu tun. Also entweder ich lebe ehelos, ich bin schon lange verheiratet oder ich war häufig verheiratet. Ja, dann bist du halt ehelos, ehelos in einer Partnerschaft. Ehelos und ehrenlos. 16. Warst du in deiner Jugend kriminell? Ich habe in meiner Jugend oft gestohlen. Ja. Ich war in meiner Jugend anderweitig kriminell. Ich war in meiner Jugend nicht kriminell. Was ist denn andersweitig kriminell? Das kann ich nicht, vielleicht Drogenkonsum oder Schlägerei oder so? Oder Kinderstreichen gegen die Tiergesellschaft? Ja, oder das. Ich war oft kriminell, ja. Ich habe viel geklaut. Echt, wirklich? Ja, habe ich das dir noch nie erzählt? Die große Saturn-Story. Ach doch, stimmt. Ja, hast recht. Da habe ich mal, bei Saturn habe ich was mitgehen lassen. Da war ich irgendwie 14 oder sowas. Auch richtig stumm, ne? Ja. Und aber auch noch ganz viele andere Sachen. Aber das weiß keiner. Das sollte man nicht öffentlich in deinem Podcast erzählen. Das weiß nicht. Deswegen hast du auch nur gestohlen. Also. Genau. Verhalten nach Entlassung? Fragezeichen. Ich war nach einer Entlassung aus einem Gefängnis oder Ähnlichem rückfällig. Ich habe mich nach einem Aufenthalt in einem Gefängnis oder Ähnlichem gebessert. Ich war noch nie in einem Gefängnis. Ich glaube, warst du jetzt schon mal in einem Gefängnis? Ich war noch nie in einem Gefängnis. Aber mein Vater hat mal meine Schwester in ein Gefängnis gesetzt. War einfach so zur Abschreckung, hat er gefragt, ob meine Schwester da mal kurz rein darf in so eine Zelle. Habe ich zumindest gehört, weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ja. Aber mein Vater ist ganz böse. Frage Nummer 18, kriminelle Vielseitigkeit, Fragezeichen. Ich habe viele verschiedene Straftaten begangen. Ich bin stolz, bei Straftaten nicht erwischt worden zu sein. Beides, weder noch. Ich habe viele verschiedene Straftaten begangen. Ich bin stolz, bei Straftaten nicht erwischt worden zu sein. Beides, weder noch. Weder noch. Es war ja immer ein und dieselbe Straftat, die ich damals begangen habe. Ich habe viele verschiedene Straftaten, ich bin stolz bei Straftaten. Ja, aber ich meine, also auch wenn du, sag ich mal, du viele Straftaten begangen und bist du stolz, dich erwischt worden zu sein oder ich bin beides? Ich wurde ja erwischt, insofern. Ja, gut, also hast du Straftaten begangen, okay. Zwei Fragen haben wir noch. Sehr gut, bist du impulsiv? Ich lasse meine Emotionen freien Lauf und achte nicht auf Folgen. Ich kontrolliere meine Emotionen. Ich zeige meine Emotionen deutlich. Ich habe letztens Brokeback Mountain geguckt und musste einfach weinen. Also da kann ich, ja, was? Jetzt mal ohne Witz, ey, jeder hat schon mal während im Film geweint. Das habe ich auch bei mir. Brokeback Mountain ist so herzerreißend, ey. Bei mir, muss ich zugeben, bei mir war es dann wohl eher Herr der Ringe, aber ist in Ordnung. The Big Lebowski. ja, also okay. Ich versuche Emotionen zu kontrollieren und so wenig zu zeigen wie möglich. Okay. Letzte Frage jetzt insgesamt, dann sind wir fertig. Sind Sie ein Psychopath? Ja, nein. Nimmst du Rücksicht? Ich achte andere Menschen, ich respektiere diejenigen, die mich auch respektieren, oder ich nehme keine Rücksicht auf andere Menschen? Also tendenziell eher, ich achte andere Menschen. Aber es gibt auch, also manchmal kann man auch einfach mal auch ein bisschen drauf scheißen auf gewisse Sachen. Also wenn Menschen manchmal wirklich so asozial irgendwie sind, dann kannst du auch manchmal ein bisschen auf gewisse Sachen verzichten. Okay, also tendierst du jetzt trotzdem eher aber zu trotzdem, achten oder eher es ist trotzdem Respekt eher, vor Respekt? Nee, es ist tendenziell trotzdem eher achten. Ich achte schon die Menschen. Okay. Jona, wir sind fertig. Bitte. Und sag es ich mir. Habe das Ergebnis. Oh nein. Sie sind HIV-positiv. What? Wo kommt das jetzt her? Nein. Nicht schon wieder. What? Ja, hallo? Der PCLR, auf dem dieser Test basiert, der wurde von Robert D. Hare erstellt. Ach, guck mal, dann ist es doch ein richtiger Test. Okay. Du scheinst kein Psychopath zu sein. Hast aber möglicherweise eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Wow, okay, das ist nicht viel besser so. Sie sind kein Psychopath. Sie haben nur eine was? Antisoziale Persönlichkeitsstörung, okay. Genau. Alter. Ein sicheres Ergebnis kannst du nur durch den Besuch eines Psychologen bekommen. Alter, stell dir das vor, jemand geht zum Psychologen und sagt, ey, sorry, ich habe dabei ichtestedich.de diesen Psychotest gemacht und er sagt, ich habe eine antipersonelle Persönlichkeitsstörung, ich habe schon wieder vergessen. Also ist so super dumm. Aber ja, gut, wusste ich vorher auch schon, glaube ich, also, dass da irgendwas zumindest im Busch liegt. Kapitel 5. Die letzte Seite. Ich glaube, immer wenn man so am Ende von so einem Buch ist, ist man doch meistens eigentlich, also so geht es mir zumindest, schon mega Buch sagst. Enttäuscht. Also, dass dann quasi enttäuscht. Alles vorbei ist. Ja, weil alles vorbei ist und du weißt nicht mehr, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Musst du dann, vor allem, du liest irgendwie die Bibel, ne, und dann ist das letzte Kapitel ist ja auch, oder das letzte Buch in der Bibel ist ja die Offenbarung, ne, und du verstehst einfach gar nichts, alles voller Metaphern und Analogien und es ist komplett unbefriedigend. Das kann ich euch empfehlen. Liest nicht die Bibel, Leute. Das ist wirklich, wow. Ja. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil die Bibel, die hat vielleicht ein Ende, aber der Langeweile-Podcast, der hat das natürlich nicht. Wir haben jetzt hier ein bisschen Sachen neu versucht, irgendwie aufzubauen. Mal gucken, wie sich das so durchzieht und ob das überhaupt dann so passt in unser mega krasses Konzept und ob ihr uns auch treu bleibt, obwohl die Anfangsmusik ein bisschen was anderes ist. Aber ich glaube eigentlich, dass ich das jetzt ganz in Ordnung fand, insgesamt. Ja, wir müssen natürlich nochmal dann drüber hören, wenn alles fertig ist. Über das Produkt, so wie ihr es jetzt gerade gehört habt, aber ich glaube auch, ich bin zuversichtlich. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool und ich finde es schön, wie du gerade selber schon ein Buch gesagt hast, auch wenn es natürlich immer noch ein ganz toller Podcast ist. Ja, ich hoffe doch, dass es auf jeden Fall, also mir hat es auf jeden Fall eigentlich ganz gut gefallen. Und was das Schöne ist, was ich eigentlich gerade sagen wollte, also die Bibel, die hat vielleicht ein Ende, ne, Alpha und Omega, aber wir haben das natürlich nicht. Nächste Woche, da geht es dann vielleicht auch ein bisschen um die Bibel, denn ich habe wieder bei den Zeugen Jehovas das neue Praktikum gemacht. Nee, das ist leider nicht. Ich habe mir bei den Zeugen Jehovas ein Praktikum gemacht. Was da alles passiert ist, das erfahrt ihr in der nächsten Woche. Schönes Wochenende.